Zur lieben, schönen Weihnachtszeit soll es wie eh geschehen, dass Freunde sich von nah und weit an altvertrautem Orte sehen. 500 liebe Grüße schick von dir an mich, das neue Jahr bring dir viel Glück, ich wart auf dich. Neue Jahr bringt dir viel Glück. Ich wart auf dich. Timothy! Hast du jemals etwas so Primitives gehört? Ich möchte gern wissen, wer solch ein Zeug für die Postkarten zusammenschreibt. Timothy! Kennst du jemanden mit Namen Leech? Leech? Ja, von deinem alten Leech steht darunter. Das muss ein Freund von dir sein. Der einzige Mensch dieses Namens, den ich gekannt habe, war eine Schulfreundin, die sich L-E-A-C-H schrieb. Dieser hier schreibt sich mit 2 I. Ja. Ja, sie ist an dich adressiert. Wer ist Leech? Timothy Trent starrte angespannt auf die Verse und die gekritzelte Unterschrift der Weihnachtskarte, die ihm seine Frau entgegenhielt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, Hilda. Während er sprach, bemerkte er mit kaltem Entsetzen, dass die gedruckte Botschaft auf der Karte fein säuberlich von Hand geändert worden war. Die 5 war mit schwarzer Tinte gemalt. Der Dichter des Originals hatte sich zweifellos mit 100 liebe Grüße begnügt. »Leg sie zu den anderen auf den Kaminsims, Timothy. Auf der Vorderseite ist ein so hübsches, aufgeplustertes Rotkehlchen.« »Verdammt nochmal, nein!« In einem plötzlichen Wutanfall riss er die Karte in Fetzen und warf sie ins Feuer. Es war töricht gewesen, sich vor Hilda so gehen zu lassen, überlegte er, als er eine halbe Stunde später in die Stadt fuhr. Aber nicht um alles Gold der Bank von England hätte er den Anblick dieses abscheulichen Geschmiers auf dem Kaminsims in seinem Speisezimmer ertragen können. Diese Unverschämtheit! Diese kalt berechnende Teufelei! Während der ganzen Fahrt nach London hämmerten die Räder des Zuges den hämischen Rhythmus. Zur lieben schönen Weihnachtszeit, zur lieben schönen Weihnachtszeit, es war zum Verrücktwerden! Und er hatte gedacht, dass seine letzte Zahlung das Ende der Angelegenheit bedeutet hätte. Er war von James' Begräbnis in dem sicheren Glauben zurückgekehrt, dass er der Beerdigung des Blutsaugers beigewohnt hätte, der sich Leech nannte. Anscheinend hatte er sich getäuscht. 500 liebe Grüße schick. 500. Im letzten Jahr waren es 300 gewesen und schon das hatte ihn schwer genug getroffen. Er hatte Aktien zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt verkaufen müssen. Und nun 500. Beim augenblicklichen Börsenstand. Wie in drei Teufels Namen sollte er das Geld auftreiben? Selbstverständlich würde er es beschaffen. Es würde ihm gar nichts anderes übrig bleiben. Er würde das widerwärtige, sattsam bekannte Spiel von Neuem durchmachen müssen. Das Geld hatte er in normalen Pfundnoten in ein unverdächtiges Päckchen zu packen und bei der Handgepäckaufbewahrung im Waterloo-Bahnhof zu hinterlegen. Am nächsten Tag würde er dann seinen Wagen auf dem Parkplatz vor seiner Bahnstation stehen lassen, bevor er den Zug nach London bestieg. Unter dem Scheibenwischer, am altvertrauten Orte, hätte der Aufbewahrungsschein zu stecken. Wenn er am Abend wieder von der Arbeit zurückkäme, würde der Schein verschwunden sein. Und damit wäre dann die Angelegenheit erledigt. Bis zum nächsten Mal. So wollte Leech es haben, und ihm blieb keine andere Wahl, als mitzumachen. Mit Sicherheit wusste Trent über seinen Erpresser nur, dass er, oder sollte seine Frau sein, ein Mitglied seiner Familie sein musste. Seine Familie. Gott sei Dank. Soweit er wusste, hatte er keine lebenden Blutsverwandten mehr. Aber seit sein Vater die sanfte, unscheinbare Mary Grigson mit ihrem langen Gefolge verweichlichter, nutzloser Kinder geheiratet hatte, damals, als er ein kleiner, kränklicher Junge war, hatte diese Bagage seine Familie gebildet. Und nachdem die Grippeepidemie von 1919 John Trent dahingerafft hatte, war er als Mitglied dieser anhänglichen, habgierigen Sippschaft aufgezogen worden. Inzwischen war er in der Welt herumgekommen, hat es zu Geld gebracht und Geld erheiratet, war aber nie von den Grigsons losgekommen. Wie er sie alle verabscheute. Alle. Außer seiner Stiefmutter, der er widerwillig zugestand, dass er ihr seinen Start ins Berufsleben verdankte. Aber sie blieben seine Familie. Erwarteten, dass er sie mit brüderlicher Liebe behandelte, verlangten, dass er bei Familienzusammenkünften dabei wäre, besonders zu Weihnachten. Zur lieben, schönen Weihnachtszeit. Vor 4 Jahren, auch zur Weihnachtszeit, hatte es begonnen. Auf dem üblichen Familientreffen am Heiligen Abend bei seiner Stiefmutter, wie es ihm auch jetzt wieder in seiner ganzen quälenden Langeweile bevorstand. Man hatte einige anspruchslose Spiele zum Ergötzen der Kinder veranstaltet, blinde Kuh und die Reise nach Jerusalem. Und dabei musste ihm seine Brieftasche aus der Jacke gerutscht sein. Er bemerkte den Verlust am nächsten Morgen, suchte das Haus ab und fand sie wieder. Es fehlte jedoch ein Stück von ihrem Inhalt. Nur eines. Ein kurzer, deutlicher Brief. Von einem Mann unterzeichnet, der gerade damals in Verbindung mit einer unangenehmen Untersuchung über gewisse groß angelegte Schiebungen mit Staatspapieren ziemlich berüchtigt gewesen war. Danach hatte es mit den Karten von Leach angefangen. Leach besaß also den Brief. Leach hatte es als eine Pflicht dargestellt, ihn an den Chef von Trents Firma weiterzuleiten, der übrigens auch Trents Schwiegervater war. Im Augenblick jedoch sei er gerade etwas knapp an Geld und für eine geringe Summe, so hat es angefangen. Und so war es Jahr aus Jahr ein weitergegangen. Er hatte so fest geglaubt, dass es James gewesen sein musste. Dieser schäbige, erfolglose Börsenjobber mit seinen Spielschulden und seinem ständigen Whiskydurst schien genau dem Bild eines Erpressers zu entsprechen. Nun, im vorigen Februar war James losgeworden und jetzt war Leach doch wieder aufgetaucht, hungriger als zuvor. James losgeworden war wohl kaum der richtige Ausdruck. Man sollte sich selbst gegenüber fair sein. Er hatte James lediglich geholfen, sein eigenes wertloses Ich loszuwerden. Er hatte nichts weiter getan, als James zum Essen in seinen Club einzuladen, ihn mit Whisky zu füllen und ihn dann in einer nebligen Nacht über Straßen mit tückischem Glatteis nach Hause fahren zu lassen. An der Abzweigung nach Kingston hatte sich dann ein bedauerlicher Unfall ereignet, und das war das Ende von James gewesen. Unglücklicherweise auch das von 2 Fremden, die sich zufällig gerade zur gleichen Zeit auf dieser Strecke befanden. Die Pointe war, dass die Ausgabe für das Essen und den Whisky sich nun als ein völliges Minusgeschäft erwiesen hatte. Er durfte nicht noch einmal den gleichen Fehler machen. An diesem Heiligabend musste er sich ganz genau vergewissern, wer sein Verfolger war. Sobald er das wusste, würde es keine halben Maßnahmen geben. Die Erleuchtung kam ihm, als ungefähr die Hälfte von Mrs. John Trents Familienfeier verstrichen war. In demselben Augenblick, als die Geschenke vom Weihnachtsbaum genommen und verteilt wurden. Die Lösung war so einfach und so unerwartet, dass er beinahe laut gelacht hätte. Und als ob es so hätte sein sollen, war es sein eigener Beitrag zu der Feier, der die Enthüllung bewirkte. Da er als das wohlhabendste Mitglied der Familie galt, war es seit einigen Jahren seine unausgesprochene Pflicht, seiner Stiefmutter mit irgendeiner besonderen Köstlichkeit zu helfen, ein dieser Gelegenheit würdiges Fest auszurichten. Dieses Jahr hatte seine Gabe aus einem 30 Flaschen Sekt bestanden, Teil einer Lieferung, die ihm nach Kork zu schmecken schien. Und für Bessie, die nichts Stärkeres als Limonade gewohnt war, genügte schon wenig von diesem Champagner, um ihre Zunge einen verhängnisvollen Augenblick lang zu lösen. Bessie. Ausgerechnet die verwelkte altjüngferliche Bessie. Bessie mit ihren Strickarbeiten und ihren Wohltätigkeitsvereinen. Bessie mit ihren einfältigen, flehenden Augen und ihrem hoffnungslosen Wesen. Und doch, wenn man darüber nachdachte, war es ganz natürlich. Sie mochte er am wenigsten von der ganzen Grigson-Sippschaft. Er empfand für sie jene Abneigung, die man unwillkürlich gegen eine Person richtet, die man schlecht behandelt hat. Und er war so einfältig gewesen, anzunehmen, dass ihr das nichts ausmache. Sie war genauso alt wie er. Und vom Zeitpunkt seiner Aufnahme in die Familie an hatte sie sich zu seiner Beschützerin gegen die Ungnade seiner älteren Stiefbrüder gemacht. Ihren ständigen sentimentalen Beteuerungen nach war sie damals seine Lieblingsschwester gewesen. Als sie älter wurde, vertauschten sie die Rollen. Sie wurde sein Schützling, die bewundernde Zuschauerin in der Arena seiner frühen Selbstbehauptungskämpfe. Damals war ihm klar geworden, dass sie und alle anderen von ihm erwarteten, er werde sie heiraten. Einige Zeit lang hatte er diesen Gedanken auch ernstlich in Erwägung gezogen. Sie war damals einigermaßen hübsch gewesen und hatte, wie alle Welt sagte, den Boden angebetet, über den seine Füße geschritten waren. Doch er hatte Verstand genug besessen, einzusehen, dass er eine bessere Verbindung eingehen musste, wenn er Erfolg im Leben haben wollte. Seine Verlobung mit Hilda war ein Schock für Bessie. Ihr altjüngferliches Aussehen und ihre Hingabe an gute Werke datierten aus jener Zeit. Aber sie hatte ihm huldvoll vergeben, wie es den Anschein gehabt hatte. Jetzt, als er mit einer lächerlichen Papiermütze auf dem Kopf unter dem Mistelzweig stand, wunderte er sich, wie er sich so leicht hatte täuschen lassen. Als ob letzten Endes überhaupt jemand anders als seine Frau diese Weihnachtskarte geschrieben haben konnte. Bessie lächelte ihn immer noch an. Lächelte mit der Zufriedenheit der leicht Beschwipsten, und ihre erhobene Nase glühte rosa im Kerzenlicht. Ihr Gesicht zeigte einen leicht verwunderten Ausdruck, als versuchte sie, sich zu erinnern, was sie eben gesagt hatte. Timothy lächelte zurück und trank ihr zu. Er war stocknüchtern und würde sie an ihre Worte erinnern können, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen war. »Mein Geschenk für dich, Timothy, ist bei der Post. Ich nehme an, dass du es morgen erhalten wirst. Ich dachte mir, du würdest eine Abwechslung von diesen entsetzlichen Weihnachten schätzen.« Und diese Worte hatte sie mit einem unmissverständlichen Augenzwinkern begleitet. »Onkel Timothy!« Eine von James' übermütigen Töchtern sprang an ihm hoch und gab ihm einen schallenden Kuss. Mit einem Lächeln setzte er sie auf den Boden und kitzelte sie dabei zwischen den Rippen. Er fühlte sich plötzlich leichten Herzens und mit aller Welt auf gutem Fuß. Eine Frau ausgenommen. Er verließ den Platz unter dem Mistelzweig und wanderte durch das Zimmer, Scherzworte mit allen Familienmitgliedern austauschend. Endlich blieb er bei seiner Stiefmutter am Kamin stehen, von wo aus sie ruhig die lärmende, fröhliche Szene beherrschte. Sanfte Gutmütigkeit in ihren blassblauen Augen. Ein wundervoller Abend. Seine Worte waren ehrlich gemeint. »Das haben wir zum großen Teil dir zu verdanken, Timothy. Du bist immer so gut zu uns gewesen.« Was ein bisschen zweifelhafter Champagner erreichen konnte. Er hätte eine Menge darum gegeben, ihr Gesicht zu sehen, wenn er sagen würde, »Ich nehme an, du weißt nicht, dass deine jüngste Tochter, die dort gerade ein Knallbonbon mit diesem garstigen kleinen Jungen von Peter zieht, mich erpresst und dass ich ihr in Kürze für immer das Handwerk legen werde.« Was waren sie doch für eine Bande? Was für eine schäbige Bande! Sie alle rochen förmlich nach ehrlicher Armut. Jetzt konnte er verstehen. Bessie erklärte alles. Das war typisch für ihre verschrobene Denkweise, mit Drohungen bares Geld aus ihm herauszupressen und es dann für Wohltätigkeitszwecke auszugeben. Du bist immer so gut zu uns gewesen. Wenn er es recht bedachte, war seine Stiefmutter mehr wert als der ganze Rest von ihnen zusammengenommen. Eines Tages vielleicht, wenn sein Geld ihm wieder wirklich ganz allein gehörte, würde er einen Weg finden, etwas für sie zu tun. Aber es gab noch eine Menge zu erledigen, bevor er sich so extravaganten Neigungen hingeben konnte. Hilda kam quer durch das Zimmer auf ihn zu. Ihre Eleganz stand in angenehmem Kontrast zu dem Aufzug der Frauen der Grigsons. Wie immer bei Festen in diesem Kreis sah sie müde und recht gelangweilt aus. »Timothy, können wir nicht nach Hause gehen? Mein Kopf ist schwer, und wenn ich morgen früh wieder frisch sein soll...« »Du fährst jetzt gleich nach Hause, Liebling. Ich sehe schon, für dich ist es höchste Zeit, dass du ins Bett kommst. Nimm den Wagen.« »Nein, nein, ich kann zu Fuß gehen. Es ist ein schöner Abend. Du brauchst nicht aufzubleiben, bis ich komme. Du kommst nicht mit? Ich dachte, du hättest gesagt... Nein, nein. Ich muss bleiben, bis die Feier zu Ende ist. Ich habe da noch eine kleine Familienangelegenheit zu regeln, die ich gern hinter mich bringen möchte, sobald sich eine Gelegenheit bietet. Hilda sah ihn mit leicht belustigter Überraschung an. Nun, wenn du meinst. Du scheinst dich ja plötzlich sehr zu deiner Familie hingezogen zu fühlen. Jedenfalls solltest du Bessie im Auge behalten, solange du noch hier bleibst. Sie hat schon fast mehr getrunken, als sie vertragen kann. Hilda hatte recht. Bessie war entschieden fröhlich. Und Timothy fuhr fort, sie im Auge zu behalten. Gegen Ende der Feier, als man den ersten Weihnachtstag begrüßt hatte und die Gäste sich nach ihrer Garderobe umsahen, hatte sie ein Stadium erreicht, in dem sie kaum noch stehen konnte. Noch ein Glas, dachte Timothy aus den Tiefen seiner Erfahrung, und sie fällt schlankweg um. »Ich werde dich im Wagen mit nach Hause nehmen, Bessie«, sagte ihr Bruder Roger, der Arzt, mit berufsmäßig prüfendem Blick. »Wir können dich gerade noch mit hineinquetschen.« »Oh, Unsinn, Roger! Ich kann gut selbst auf mich aufpassen. Als ob ich nicht mehr bis zum Ende der Auffahrt gehen könnte.« »Ich werde mich um sie kümmern«, sagte Timothy. »Ich gehe auch zu Fuß und wir können uns dann gegenseitig stützen.« »Wo hast du deinen Mantel, Bessie? Bist du sicher, dass du alle deine kostbaren Geschenke beisammen hast?« Er zog seine Abschiedsformalitäten in die Länge, bis alle anderen gegangen waren. Dann half er Bessie in ihren abgetragenen Pelzmantel und verließ mit ihr das Haus, wobei er ihr fürsorglich den rechten Arm reichte. Es ging alles verblüffend einfach und wie nach Wunsch. Bessie wohnte im Pförtnerhaus der alten Villa. Sie zog es vor, unabhängig zu sein, und diese Regelung war allen anderen angenehm. Besonders seit James nach einem größeren Verlust beim Pferderennen seine Familie im Hause seiner Mutter untergebracht hatte, um Ausgaben zu sparen. Das passte jetzt ganz wunderbar. Zärtlich begleitete er sie bis zum Ende der Auffahrt. Zärtlich half er ihr, das Schlüsselloch zu finden. Zärtlich führte er sie bis in das kleine Wohnzimmer, zu dem die Pförtnerstube hergerichtet worden war. Hier ersparte Bessie ihm rücksichtsvoll eine erhebliche Menge Unannehmlichkeiten und eine möglicherweise hässliche Szene. Sie unterlag dem Champagner und fiel auf das Sofa. Ihre Augen schlossen sich, ihr Mund öffnete sich und sie blieb unbeweglich wie ein Klotz liegen. Timothy fühlte sich ehrlich erleichtert. Er hatte damit gerechnet, bis zum Äußersten gehen zu müssen, um sich von der Bedrohung zu befreien. Aber wenn er den verhängnisvollen Brief ohne Gewaltanwendung in die Hände bekommen könnte, würde er voll zufrieden sein. Es stand ihm frei, sich später auf andere Weise an Bessie zu rächen. Mit schnellen Blicken übersah er den Raum. Seit Bessie nach ihrer Schulentlassung ihr erstes Zimmer selbst eingerichtet hatte, war kaum etwas daran geändert worden. Derselbe abgestoßene alte Schreibsekretär, worin sie seit jeher ihre Schätze aufzubewahren pflegte, stand in der Ecke. Er riss ihn auf. Und eine Flut von Rechnungen, Quittungen und Bittgesuche über Bittgesuche stürzten wie eine Springflut heraus. Eine Schublade nach der anderen durchsuchte er mit ständig wachsender Unruhe. Aber er fand immer noch nicht, was er suchte. Schließlich stieß er auf eine kleine, versteckte Schublade, die seinen Öffnungsversuchen Widerstand leistete. Nachdem er vergeblich daran gezogen und gerüttelt hatte, ergriff er den Schürhaken vom Kamin und sprengte das winzige Schloss mit Gewalt. Dann zog er die Schublade ganz heraus und setzte sich hin, um ihren Inhalt zu untersuchen. Sie war bis zum Bersten mit Papieren vollgestopft. Obenauf lag das Programm des Frühlingsballes in seinem letzten Studienjahr in Cambridge. Dann kamen Schnappschüsse und Zeitungsausschnitte, darunter auch ein Bericht über seine Hochzeit. Der Rest waren Briefe. Ein ganzer Stapel Briefe, die alle seine Handschrift aufwiesen. Das elende Weib hatte anscheinend jeden Papierfetzen gehortet, den er ihr einmal geschrieben hatte. Als er sie durchblätterte, riefen sie ihm einige der Redewendungen wieder ins Gedächtnis, die er damals gebraucht hatte. Er begann zu verstehen, wie tief ihr Rachegefühl gewesen sein musste, als er sie im Stich ließ. Aber wo zum Teufel hatte sie den einzigen Brief versteckt, auf den es ankam? Als er sich aufrichtete, hörte er dicht hinter sich einen scheußlichen, erstickten Laut. Hastig drehte er sich um. Bessie stand hinter ihm. Und ihr Gesicht war eine Maske des Grauens. Ihr Mund stand vor Schrecken weit offen. Sie zog einen langen, schaudernden Atemzug ein. Im nächsten Augenblick würde sie aus Leibeskräften zu schreien anfangen. Timothy konnte seine aufgestaute Wut nicht länger zügeln. Mit aller Kraft schlug er seine Faust in dieses gaffende, alberne Gesicht. Bessie fiel um, als hätte ein Schuss sie gefällt. Mit einem Knacken, als bräche ein trockener Ast in zwei, schlug ihr Kopf gegen ein Tischbein. Sie bewegte sich nicht mehr. Obwohl es danach sehr still im Zimmer war, hörte er seine Stiefmutter nicht hereinkommen. Vielleicht hatte das Hämmern seines Pulses in den Ohren ihn betäubt. Er wusste nicht einmal, wie lange sie schon da war. Bestimmt aber hatte sie Zeit genug gehabt, um alles in sich aufzunehmen, was es zu sehen gab. Denn als sie zu sprechen begann, hatte sie ihre Stimme völlig in der Gewalt. »Du hast Bessie getötet.« Es war mehr die ruhige Feststellung einer Tatsache als eine Anklage. Er nickte stumm. »Aber den Brief hast du nicht gefunden.« Er schüttelte den Kopf. »Hast du nicht verstanden, was sie dir heute Abend gesagt hat? Der Brief ist bei der Post. Es war ihr Weihnachtsgeschenk für dich.« Arme, einfältige, liebende Bessie. Entgeistert starrte er sie an. »Erst vor ein paar Augenblicken stellte ich fest, dass er sich nicht mehr in meinem Schmuckkästchen befindet. Ich weiß nicht, wie sie es herausgefunden hat, aber Liebe, selbst eine so vergebliche Liebe wie die ihre, verleiht dem Menschen manchmal eine seltsame Findigkeit.« Er fuhr mit der Zunge über seine trockenen Lippen. »Dann warst du also Leech?« »Natürlich. Wer sonst? Was denkst du denn, wie ich sonst das Haus und meine Kinder hätte schuldenfrei halten können? Bei meinem Einkommen? Nein, nein, Timothy, tritt nicht näher. Du wirst heute Nacht keinen zweiten Mord begehen. Ich glaube zwar kaum, dass du dazu noch die Nerven hast, aber um sicher zu gehen, habe ich diese kleine Pistole mitgebracht, die mir dein Vater gab, als er 1918 aus der Armee entlassen wurde. Setz dich.« Er fand sich geduckt auf dem Sofa wieder, von wo aus er ohne Hoffnung in ihr erbarmungsloses, altes Gesicht starrte. Die Leiche, die einmal Bessie gewesen war, lag zwischen ihnen. »Bessie hatte ein schwaches Herz«, sagte sie überlegend. »Roger machte sich schon seit einiger Zeit deswegen Sorge. Wenn ich ein Wörtchen mit ihm rede, wird er vielleicht einen Weg sehen, einen normalen Totenschein auszustellen. Natürlich wird das etwas teurer werden. Sagen wir 1.000 Pfund in diesem Jahr statt 500. Ich nehme an, Timothy, du ziehst das der einzigen anderen Möglichkeit vor.« Timothy nickte noch einmal schweigend. »Sehr gut. Ich spreche morgen früh gleich mit Roger darüber. Nachdem du mir Bessies Weihnachtsgeschenk zurückgebracht hast. Ich werde es auch in Zukunft noch benötigen. Du kannst jetzt gehen, Timothy.« hörten Schwester Bessie von Cyril Hare. Der Sprecher war Dieter Hufschmid. Ton Ernst Becker. Schnitt Rosel Wack. Assistenz Gabi Emsen. Die Leitung der Sendung hatte Wolfgang Drescher. Wir brachten zwei Produktionen des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahre 1964.